Im neuen Jahr wurden in der Kim Il-sung-Universität verschiedene nützliche und ausgezeichnete Unterrichtsmethoden geschaffen. Die Funktionäre, Lehrer und Forscher der Universität, wie der Literaturhochschule und Finanzhochschule, überprüften und analysierten allseitig den Bildungsinhalt der Dutzenden Schulpläne mit dem Prinzip für Praktizierung, Komplexierung und Modernisierung und schufen die neuen Unterrichtsmethoden unserer Prägung. Und diese werden dazu beitragen, dass die Studenten ihre geistige Potenz maximal entwickeln und sich die neuen und nützlichen Kenntnisse noch schneller aneignen und anwenden können. Diese Methode, mit der die Studenten als aktive Lernende und Forscher umfangreiche nützliche Kenntnisse vertiefen können, erfreuen sich unter den Pädagogen einmütiger Beliebtheit.